Warum zierst du dich so? weil ich arbeitslos bin oder wegen meiner Vorstrafe? Aber weißt du, was der besagte Arbeitslose, dass du dich ins Knie ficken sollst? Von allen Rassen, die es auf der Welt gibt, müsste man eine unbedingt vernichten. Eine, die der hinterhältigen Ärsche. Na, siehst du, kleiner Chef, das Leben ist manchmal brutal. Damit hast du nicht gerechnet, was? Arschloch!